Deutschlandfunk, Medias Res. Und wir bleiben beim größten Online-Netzwerk, das auch ja, für Vietnamesen eine wichtige, wenn auch nicht immer rühmliche Rolle spielt. Benjamin Dirks mit einem Fall aus Berlin. Im Büro von Qua Le Trung, gleich neben dem vietnamesischen Großmarkt im Osten Berlins, hängt ein großer Bildschirm. Darauf ist die Website von Toibao.de zu sehen, der Online-Nachrichtenplattform, mit der Qua Le Trung mittlerweile Millionen vietnamesischer Leser erreicht. In Vietnam allerdings ist die Website gesperrt, seitdem Toibao kritische Töne gegenüber der kommunistischen Regierung anschlägt. Seine Leserinnen und Leser in Vietnam erreicht Qua allein über das soziale Netzwerk Facebook und den Videokanal YouTube. Ja, Facebook für mich ist sehr wichtig, weil unser Toibao.de in Vietnam ist gesperrt. Deswegen ich muss über YouTube, über Facebook versenden und verbreiten, damit die Leute in Vietnam sowas sehen und hören kann. Besonders schmerzhaft war deswegen, was Qua Anfang November widerfuhr. Ohne Vorwarnung sperrte Facebook sein persönliches Konto und das seiner Zeitung. Just zu dem Zeitpunkt, als Qua ein Live-Interview mit einem prominenten vietnamesischen Dissidenten senden wollte. Wie Facebook nun auf Anfrage des Deutschlandfunks bestätigte, wurden Qua Le Trung und seine Online-Zeitung Opfer eines Angriffs. Gegner des Journalisten hatten sich eine Lücke in den Facebook-Regeln zunutze gemacht, um eine sofortige Sperrung des Toibao-Kontos zu provozieren. In einer Stellungnahme von Facebook Deutschland heißt es: Die Facebook-Seite von Toibao.de war aufgrund einer gezielten Aktion durch Dritte vorübergehend nicht erreichbar. Die Seite ist mittlerweile wiederhergestellt und wir haben uns bei den Seitenbetreibern persönlich entschuldigt. Knapp eine Woche lang war Toibao.de auf Facebook gesperrt. Ende der vergangenen Woche schließlich erhielt Qua eine Entschuldigung, die Aufschluss darauf gibt, wie perfide seine Gegner vorgingen, um ihn von der vietnamesischen Öffentlichkeit abzuschneiden. Über Nacht wurde er von Dritten ungefragt zum Administrator einer Facebook-Gruppe ernannt, die besonders drastisch gegen die Gemeinschaftsstandards von Facebook verstieß. Da Qua als Administrator eingetragen worden war, ging der Algorithmus, der derlei Verstöße ahndet, davon aus, dass er dafür verantwortlich ist. Das hatte zur Folge, dass sein persönliches Facebook-Konto und das von Toibao.de, für das er verantwortlich zeichnet, automatisch gesperrt wurden. Facebook gab nicht bekannt, wer für die Attacke verantwortlich ist. Qua Le Trung ist sicher, dass die Regierung in Hanoi dahinter steckt. Die Kommunistseite, der möchte, dass nicht diese Information verbreitet, weil es sehr gefährlich für die System in Vietnam, in Hanoi. Qua geht davon aus, dass die Ausstrahlung seines Interviews mit dem mittlerweile in Deutschland lebenden Bürgerrechtler Nguyen Van Dai blockiert werden sollte. Dieser war an dem Tag vom Menschenrechtsausschuss des Bundestags eingeladen worden, um über die Menschenrechtslage in Vietnam zu sprechen. Qua berichtete von weiteren kritischen vietnamesischen Journalisten, die bei Facebook gesperrt wurden, womöglich mit demselben Trick, der auch zur Sperrung von Toibao.de geführt hat. Facebook hat als Reaktion auf diesen Fall die Benutzerregeln für seine über 2 Milliarden Nutzer weltweit geändert. In der Erklärung des Unternehmens heißt es: Wir haben unterdessen eine Produktänderung vorgenommen, damit sich solch ein Missbrauch nicht wiederholen kann. Durch diese Änderung können Facebook-Nutzer nicht mehr ohne ihr Wissen zum Administrator einer Gruppe ernannt werden. Das ist nun erst möglich, wenn sie ihr Einverständnis geben. Qua war mit seiner Online-Zeitung schon zuvor Opfer von Drohungen und Hackerangriffen geworden. Seine Website wurde wiederholt lahmgelegt. Ein in Deutschland lebender Vietnamese drohte Qua, er wolle ihn so wörtlich zu blutiger Ente einladen, was auf Vietnamesisch als verklausulierte Morddrohung gilt. Und auch noch, natürlich danach habe ich auch in Facebook, YouTube und so weiter sehr viele Kommentare, das mich bedrohte. Qua erhielt Sicherheitstipps vom Landeskriminalamt und wählt heute zum Beispiel wechselnde Routen, wenn er das Büro oder seine Wohnung verlässt. Er hatte erstmals den Unmut Hanois auf sich gezogen, als er kritisch über den Besuch des vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg berichtete. Auch schrieb er über die Entführung des vietnamesischen Geschäftsmanns Trinh Xuan Thanh durch den vietnamesischen Geheimdienst aus Berlin im Sommer 2017. Ein Beitrag von Benjamin Dirks.